Sentimentalismus in der Moral. Unsere Moral stammt wesentlich aus unseren Gefühlen. Eine Bewertung ist in diesen Gefühlen schon enthalten und die Gefühle motivieren uns zum Handeln. So lautet der provokante Vorschlag von Jesse Prince, der damit die philosophische Theorie zu den Ergebnissen aus der Psychologie liefert. Gleichzeitig beantwortet Prince so eine weitere zentrale Frage der Metaethik, nämlich die nach der Motivation. Wie entspringt aus der moralischen Überzeugung, man sollte das Kind im Teich retten, die Handlung, ich rette das Kind? Emotionen motivieren uns zum Handeln. Daher ist Prince zufolge eine Verbindung naheliegend. Seinen von Hume inspirierten Ansatz könnte man als Sentimentalismus bezeichnen. Denn Prince sagt, dass Emotionen wie Wut oder Ekel nicht für sich genommen der Kern unserer Urteile sind, sondern genauer gesagt unsere Neigungen, diese Emotionen bei moralischen Verstößen zu verspüren. Im Englischen heißen solche Gefühlsneigungen Sentiments. Wir kennen sie aus dem Alltag. Ein ängstlicher Mensch hat nicht permanent Angst, sondern die Neigung, in vielen Situationen Angst zu zeigen. Und eine cholerische Person ist nicht dauerhaft im Zustand der Wut, sondern neigt dazu, schon bei Kleinigkeiten auszurasten. Ängstlich und cholerisch bezeichnen emotionale Neigungen. Sentimentalisten glauben, dass solche emotionalen Grunddispositionen auch für die Moral einschlägig sind. Wenn wir die Intuition haben, dass man weder Rucksackträger von Brücken stoßen noch Menschenfleisch essen darf, dann ist das in Wirklichkeit eine emotionale Neigung. Während uns Angst hemmt, Menschen zu töten, sind es vor allem Zorn und Ekel, die unsere moralischen Urteile über andere bestimmen. Zorn bewertet ursprünglich ein Ergebnis als Störung, etwa wenn uns ein Stein auf den Fuß fällt. In der menschlichen Evolution hat sich daraus der moralische Zorn entwickelt, der Störungen des Zusammenlebens anzeigt. Genau diesen verspüren wir, wenn der Vater seine Kinder mit Zigarettenstummeln quält oder wenn Menschen andere als Sklaven behandeln.